Buenos dias, bon dia, good morning, hello. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, hallo. Five devotionals we did about one verse. Fünf Andachten haben wir über einen Vers gemacht. Isn't that something else? Ist das nicht etwas? So look, God has chosen us for the purpose of broadcasting. Gott hat uns also zu dem Zweck auserwählt, zu verkünden. His glorious wonders throughout the world. Seine herrlichen Wunder in der ganzen Welt. That's the end of the verse. Damit endet der Vers. But I can't go on to the next verse. Aber ich kann nicht mit dem nächsten Vers weitermachen. We have to talk a little bit more about this statement. Wir müssen noch ein wenig mehr über diese Aussage sprechen. Why? Warum? Because you can only broadcast his glorious wonders if you yourself live in his glorious wonders. Weil man seine herrlichen Wunder nur verkünden kann, wenn man selbst in seinen herrlichen Wundern lebt. And when I look how so many Christians live, I think, oh my goodness. Wenn ich sehe, wie so viele Christen leben, denke ich, meine Güte. They live like their God is poor. Sie leben, als ob ihr Gott arm wäre. They live like the God has not conquered the devil. Sie leben, als ob ihr Gott den Teufel nicht besiegt hätte. They live like the God is a harsh God for whom we have to work very hard. Sie leben so, als wäre ihr Gott ein harter Gott, für den man sehr hart arbeiten muss. That allows the devil to do whatever the devil wants to against us. Und der dem Teufel erlaubt, gegen uns zu tun, was er will. You know, their life is not an expression of glorious wonders of God. Ihr Leben ist kein Ausdruck der glorreichen Wunder Gottes. So that's why they are not broadcasting it. Deshalb verkünden sie es nicht. You broadcast what you actually believe. Man gibt weiter, was man tatsächlich glaubt. So we have to come to the place where we actually believe. Wir müssen also an den Punkt kommen, an dem wir tatsächlich glauben, that the gospel is the message that's too good to be true. Dass das Evangelium die Botschaft ist, die zu schön ist, um wahr zu sein. That the kingdom of God is truly joy, peace and righteousness. Dass das Reich Gottes wahre Freude, wahre Frieden und wahre Gerechtigkeit ist. That heaven is a glorious place and God wants us to bring it to earth today. Dass der Himmel ein herrlicher Ort ist und dass Gott möchte, dass wir ihn heute auf die Erde bringen. You know, when I listen to so many Christians, they keep talking about their mountain instead of tell the mountain where it needs to go. Ich höre so viele Christen immer nur von ihrem Berg sprechen, anstatt dem Berg zu sagen, wo hin soll. You know, there's nothing glorious about their lives. Es gibt nichts Herrliches in ihrem Leben. And that's not because God hasn't done glorious things. It's because they haven't appropriated it. Das liegt nicht daran, dass Gott keine glorreichen Dinge getan hat. Es liegt daran, dass sie es sich nicht zu eigen gemacht haben. Allow me to tell you something. Ich will dir etwas sagen. You will never experience what God has done for you. Du wirst nie erleben, was Gott für dich getan hat. You will never have what Jesus paid for you. Du wirst nie das haben, wofür Jesus für dich bezahlt hat. You will experience what you believe that Jesus paid for you. Du wirst erleben, was du glaubst, wofür Jesus für dich bezahlt hat. Whatever you in your heart appropriate that what he did and what he paid for is what you will have. Was immer du dir in deinem Herzen zu eigen machst, was getan hat und wofür bezahlt hat, das wirst du haben. So God wants you to broadcast his glorious wonders, but you have to first believe them yourself. Gott möchte also, dass du seine glorreichen Wunder verkündest, aber du musst erst selbst daran glauben. You know, when I see how few Christians believe that God is good, nothing but good and only good. Wenn ich sehe, wie wenige Christen glauben, dass Gott gut ist, nichts als gut und nur gut. It's quite shocking. Dann ist das ziemlich schockierend. You have to come to this conviction in your heart. Du musst in deinem Herzen zu der Überzeugung kommen, that God is an incredibly glorious God and everything about him is nothing else but good. Dass Gott ein unendlich herrlicher Gott ist und alles an ihm nichts anderes als gut ist. That's what you then will broadcast all over the world. Das ist es, was du dann in die ganze Welt hinaustragen wirst. Think about it. Denke darüber nach. Every single time you encounter anything that's not glorious, you can already know it's not from God. Jedes Mal, wenn du auf etwas triffst, das nicht herrlich ist, weißt du bereits, dass es nicht von Gott kommt. Do you remember when the religious disciples asked Jesus a question? Erinnerst du dich, als die religiösen Jünger Jesus die Frage stellten? Jesus, who sent that this guy is born blind, him or his parents? Jesus, wer hat gesündigt, dass dieser Mann blind geboren wurde? Er oder seine Eltern? And Jesus said neither. Und Jesus sagte, weder noch. Well, actually, neither is not the truth. Nun, eigentlich ist weder noch nicht die Wahrheit. Because both sinned. Denn beide haben gesündigt. The guy sinned and his parents sinned because sin is sin. Der Mann hat gesündigt und seine Eltern haben gesündigt, denn Sünde sündigen. See, Jesus never said neither of them sinned. That's taken out of context what he said. Jesus hat nie gesagt, keiner von beiden hat gesündigt. Das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Their question was, who sinned so that he is blind? Ihre Frage war, wer hat gesündigt, dass er blind ist? And to that question the answer of Jesus was neither. Auf diese Frage antwortete Jesus, keiner von beiden. But he said so that. Aber er sagte, damit God will be glorified. Gott verherrlicht wird. This is for the glory of God. Das ist zur Ehre Gottes. Let me explain something to you. Ich erkläre dir etwas. Every single bad situation is for the glory of God. Jede einzelne schlechte Situation ist zur Ehre Gottes. What would be, was wäre, if from now on you change your belief? Wenn du von jetzt an deinen Glauben änderst? What would be, if from today on you choose to believe? Was wäre, wenn du dich von heute an dafür entscheidest zu glauben? That there is not a single situation in your life that is not meant to spread God's glory. Dass es keine einzige Situation in deinem Leben gibt, die nicht dazu dient, Gottes Herrlichkeit zu verkünden. Isn't supposed to work everything together for our good? Sollte nicht alles zu unserem Besten zusammenwirken? Do you know what you would do? Was würdest du dann tun? You would position yourself totally different. Du würdest dich ganz anders positionieren. When sickness knocks at the door of your body, you would say, ah, you are coming in so that God can be glorified out in the name of Jesus. Wenn Krankheit an die Tür deines Körpers klopft, würdest du sagen, ah, du kommst herein, damit Gott verherrlicht werden kann. Raus im Namen Jesu. You would position yourself in the face of every single opposition of your life. Du würdest dich angesichts jeder einzelnen Opposition in deinem Leben positionieren. Understanding and deciding. Verstehen und entscheiden. That everything is to broadcast his glorious wonders. Dass alles dazu dient, seine herrlichen Wunder zu verkünden. If you don't live in the glorious wonders, it's time to start. Wenn du nicht in den herrlichen Wundern lebst, ist es an der Zeit, damit anzufangen. And if you don't broadcast his glorious wonders throughout the world, well, it's time to start. Und wenn du seine glorreichen Wunder nicht in der ganzen Welt verkündest, ist es an der Zeit, damit anzufangen. The angels know this and they're waiting for you. Die Engel wissen das und sie warten auf dich. Join them. Schließe dich ihnen an. See you tomorrow. Bis morgen.